mit schuldigem Eifer und besten Kräften. Ich frage, sind hier Zweifel im Spiel? Ist hier ein Handel in der Spät? Nichts von alledem. Nichts. So wahr, ich lebe. Sitzt einer hier unter euch allen, der ins Gesicht mir täte streiten, dass dieser Mensch mir ist verfallen. Ein prächtig Schwelger und Weinzecher, ein Buhl, Verführer, Ehebrecher, ungläubig wie ein finsterer Heide, in Wort und Taten, frech vermessen und seines Gottes so vergessen, wie ich das Tier auf seiner Weide, Witwen und weise Gutsherrprasser, ein Unterdrücker, Neider, Hasser, mir fehlen ihm zumal die Wort, und diesen will man mir verwehren, dass ich ihm auf die Kappen gehe, ihm jählings das Genick umdrehe, ihm zuschrei, duck dich Fleisch und stirb und seine Seele für uns erwirb. Verharrt ihr drauf mit kaltem Blut und bangt euch nicht vom und Zähne gefletscht und Feuchtgewalt und das Recht und Gerechtigkeit gewappnet stehen an meiner Seite. Auf deiner Seite steht nicht viel. Ach. Hast schon verloren in dem Spiel. Gott hat geworfen in die Schal sein Opfertod und Marterqual und jedermannes Schuldigkeit vorausbezahlt. In Ewigkeit. Seit wann? Seit wo? Wie geht das zu? Geschieht das so? In einem Nu? Ja, solches wirkt die tiefe Reue. Ach, Weiberred und Gaukelei! Wasch mir den Pelz und mach ihn nicht nass. Ein Wischiwasch, Seilbaderei. Zum Spei nicht dergleichen Hass. Beweis, gib ein Heinzgerät, die vor Gericht zu Recht besteht. Vor dem Gericht, vor das er tritt, bestehen deine Rechte nicht. Sie sind auf Schein und Trug gestellt, auf hier und nun und diese Welt. Die ist gefangen in der Zeit und bleibt in solchen Schranken stocken. Ah. Wo aber tönet diese Glocken? Ah. Hat angehoben Ewigkeit. Ein schöner Fall, ganz sonnenklar und in der Suppe doch ein Haar. Tritt arglos her, vergnügt den Sinn und mein zu melden mich als Erben. Ja, Vetter, ja, da liegen die Scherben. Hier ist kein Weg, hier ist kein Weg. Ach, Weiber, Weiber, Fastensupp und Schläg, das ist Weg, sie halten Weg. Ein Ausbruch, der zurecht besteht, vor Türken, Mohren und Chinesen. Brut, da ist Anspruch und Recht gewesen. Hier ist kein Weg. Ich wollt, dass er ihm Feuer legt. Oh, und kommt in einem weißen Hemd. Er ist heuchlerisch und ganz verschämt. Die Welt ist dumm, gemein und schlecht und geht Gewalt allzeit vor Recht. Ich gebe es auf, ich kehre mich um, ich lasse ihn. Füttert ihn euch aus. Mich ekelt hier. Ich gehe nach Haus. Ich lass von dir nicht meine Hände, zuvor die Reis kam an ihr Ende. Ich stehe bei dir, so wie ich eh standhielt bei Judas Makkabäe. Herr, lass das Ende sanft uns sein. Wir gehen in deine Freuden ein. Nun muss ich ins Grab, das ist schwarz wie die Nacht. Erbarm dich meiner in deiner Allmacht, so wahre jetzt der Seele mein, dass sie nicht möge verloren sein. Und führ mich hinauf am jüngsten Tag zu dir mit der geretteten Schar. Vollendet das Menschenlos. Tritt vor den Richter nackt und bloß. Und seine Werke allein ihm Beistand und Fürsprech sein. Es ist an dem, dass ich der Engel Stimmen vernehm, wie sie in ihren himmlischen Reihen die arme Seele lassen ein.